Also was ich euch mache, was ich hier mache, ist, ich stelle ein Konzept vor von der Anarchist Federation. Das ist eine anarchistische Organisation in dem Vereinigten Königreich. Und das Konzept ist in dieser Broschüre hier ausführlich beschrieben. Es ist ergänzt mit der ganzen Beschäftigung, die ich mit dem Thema und auch mit Anarchismus und Marxismus im Allgemeinen in den letzten Jahren habe. Es ist ein bisschen ergänzt. Aber die Broschüre seid auf Englisch, könnt ihr auch mitnehmen oder gegen Spende, weil es doch ein bisschen Druckkosten sind. Wir sind auch dabei, die zu übersetzen, sind drei Viertels fertig, aber hoffen wir mal, dass dieses Jahr noch was wird, dass wir die auch auf Deutsch anbieten können. Die Anarchist Federation gibt es seit Mitte der 80er, besteht aus 150 Einzelgruppen und ist im ganzen Vereinigten Königreich aktiv. Und hat, ja, macht so Camps, ist in verschiedenen Bewegungen aktiv und hat noch eine vierteljährige Zeitschrift, die heißt Organized, das ist die hier. Und alle zwei Monate so ein Bulletin, so eine Kurznachricht, das ist das. Im Zuge des Vortrags werde ich hier bestimmte Thesen, die ich, so wie ich diese Broschüre verstehe, in Ansatz verstehe, vorstellen. Einmal, dass Kapitalismus nur durch die Verbindung der Vielheit der Kämpfe überwunden werden kann, also dass die Kämpfe verbunden werden müssen, die es gibt, die verschiedenen sozialen Bewegungen. Und dass alle sozialen Bewegungen im Endeffekt der Profitmaximierung gegenüberstehen und deswegen einen Impuls haben, diesen emanzipatorischen Impuls haben, da freierisch wirken zu können. Gleichzeitig können bewusste Leute, eine radikale Minderheit, auch eine bestimmte Rolle darin spielen, die man nicht über, aber auch nicht unterschätzen darf. Deswegen werden wir uns um die Rolle von einer radikalen Minderheit beschäftigen und auch die Rolle von so selbstorganisierten Projekten und linker Subkultur, die zwar positive Impulse hat von vornherein, aber auch Probleme mit sich bringt und die auch in der Broschüre diskutiert werden. Genau, und das Konzept, was vorgestellt wird, ist eine Kultur des Widerstands, das, was das alles verbinden kann. Das ist keine Partei mit Führungsanspruch, sondern diese eben Kultur des Widerstands. So, in dem Vortrag jetzt wird es das Vorwort Wagrat, wird es folgende Punkte gehen. Erst gehen wir kurz auf Kapitalismus ein, dann um Revolution und Reform, dann Sichtweise, des, was anarchistischer Kommunismus sein kann oder auch war. Und dann geht es um die Grenzen der Vorwegnahme. Also Vorwegnahme, Prefiguration, ich weiß nicht, ob es die beste Übersetzung ist. Das, was Anarchisten und Kommunisten grundsätzlich unterscheidet, dass Anarchisten meistens sagen, ja, wir wollen eine neue Gesellschaft in der Schale der Alten aufbauen. Und die Anarchist Federation dem zuspricht, aber auch sagt, also die kommunistische Kritik teilt und mit einbezieht und sagt, es gibt da Grenzen und da muss man vorsichtig sein. Und da geht es dann um Lifestyleismus und die duale Machtstrategie, also zwei Konzepte, wie diese Vorwegnahme praktiziert wird, die wir dann diskutieren können, also wo sowas wie Wohnprojekte oder linke Subkultur und so alles eingeordnet wird. Und am Schluss kommen wir noch zur Kultur des Widerstandes, was diese Kultur sein kann und wie wir da erkennen können. Das ist leider falsch. Das Einzige. Ja, müsst ihr euch kurz ein bisschen so über den Kopf gucken. einmal wird am Anfang die Frage gestellt, ist Kapitalismus natürlich, weil Kapitalismus ja immer als natürlich dargestellt wird, so wie die Biologie als ein Kampf aller gegen alle dargestellt wird und das naturalisiert wird auf den Kapitalismus, beziehungsweise andersrum auch bürgerliche Biologen das, was sie in der Gesellschaft gesehen haben, in die Biologie hineinprojiziert haben und in der Biologie nicht die gegenseitige Hilfe sehen, sondern eigentlich nur den Kampf aller gegen alle und das Survival of the Fittest und so weiter. Des Weiteren haben die eine ziemlich einfache und dennoch, finde ich, richtige Kapitalismusanalyse, auch den Kapitalismus als Klassengesellschaft zu begreifen. Also es gibt wenige, die so viel besitzen, dass sie davon leben können. Und die sind die herrschende Klasse, beziehungsweise wenn man es genauer betrachtet, der Besitz an sich ist das Herrschende, weil der Besitz vermehrt werden will, beziehungsweise alle, die Besitz haben, wollen ihn vermehren. Und deswegen die Profitlogik, der Profitlogik folgen und diese Profitlogik umsetzen mit dem Besitz. Die Masse der Leute hat eben nicht so viel, dass sie davon leben können, also von den Zinsen und von den Investitionen leben können, sondern müssen arbeiten oder Arbeitslosengeld beziehen oder sonst wie Hausfrau sein oder sonst was. Und das sind alles, alle breit als Arbeiterinnenklasse fast oder als eigentumslose Klasse oder wie man es nennen mag. Die Klassengesellschaft wirkt nicht nur bei der Arbeit, da ist es deutlich, du hast ein Management, die sagen, die wollen, haben Interesse daran, dass man viel arbeitet und nicht zu viel dabei verdient. Und man selber hat ein Interesse, eine interessante und ausgewogene und nicht zu viel Arbeit zu machen und dann möglichst viele mit heimzunehmen. Da ist der Widerspruch einigermaßen klar. Komplexer wird es natürlich, wenn man selbstständig ist und quasi sein eigener Manager ist. Dann ist der Widerspruch komplexer, weil man irgendwie selber drin steckt, sich selber zu bewerben zu müssen. Aber der gibt es auch außerhalb der Arbeit. Also auch überall im Wohnungsmarkt zum Beispiel. Das ganze Zeug. Entschuldigung, hier ist ein Workshop, könnt ihr ein bisschen leiser sein? Danke. Im Wohnungsmarkt zum Beispiel ist ziemlich deutlich, wie Wohnungen dazu da genutzt werden, um Profit zu machen und die Leute eben immer mehr Miete zahlen müssen, gerade in solchen Orten wie Tübingen, wo Wohnungen beliebt sind. Und dass auch Kämpfe um Wohnungen auch Klassenkampf sind. Oder Umwelt. Also, dass Industrie die Umwelt verschmutzt, um Profite zu machen und die Umweltbewegung im Endeffekt gegen diese Profitlogik steht, weil sie die Umwelt schützen will. Also, dass das auch als Klassenkampf gefasst wird. Also, es ist ein sehr breiter Klassenkampfbegriff, der in der marxistischen Richtung, finde ich, eher in der operaistischen und postoperaistischen und autonomen Theorie verfolgt wird. Die Frage ist dann auch die nach den Mittelklassen. Und da warnt die Anarchist Federation vor dem soziologischen, alltaglichen Klassenbegriff, dass die ein bisschen mehr verdienen, sind nicht eine Klasse weit oben. Sie haben einen eher marxistisch orientierten Klassenbegriff, wo die Klasse ganz groß und ganz breit ist und nicht irgendwie getrennt wird zwischen denen, die jetzt Handarbeit machen und denen, die jetzt Kopfarbeit machen oder so, sondern das sind alles arbeitende oder arbeitslose Klasse, je nachdem. Und genau, in der deutschen Linken ist ja sehr beliebt, irgendwie zu fragen, ja, gibt es Klassen überhaupt noch? Das ist doch alles viel ausdifferenzierter und so weiter. Und man kann das so oder so sehen, aber man muss auf jeden Fall sehen, dass es dieses Prinzip gibt von Kapital und Profitmaximierung. Und das auf der einen Seite steht und das Bedürfnis nach einem guten Leben aus der Masse heraus dem entgegensteht. Also man kann diese Polarität auf jeden Fall noch sehen, egal wie postmodern oder althusserianisch oder sonst was man irgendwie die Klassenanalyse fasst. Geht's wieder richtig um? Genau. Aber als gute Anarchistinnen und Anarchisten hat die Anarchist Federation natürlich auch Hierarchie als ein sehr zentrales Konzept. Und das wird aber ganz eng auch mit Kapitalismus zusammengedacht. Also einerseits die Hierarchie bei der Arbeit, dass natürlich immer das Management gibt gegenüber den Beschäftigten. Die sagen, Kapitalismus heißt Kontrolle über das Leben der gewöhnlichen Menschen, weil da die Ausbeutung stattfindet. Und dann noch die zusätzliche Hierarchisierung, die bei der Arbeit gemacht wird, einfach um die Solidarisierung zu verhindern. Also, dass die einen hier ein bisschen, wird Aufstiegsmöglichkeit angeboten, die können ein bisschen mehr verdienen und müssen dann die anderen überwachen und die werden wieder überwacht, von welchen die nochmal ein bisschen mehr verdienen. Und dadurch wird verhindert, dass die jetzt hier stehen zum Beispiel, sich mit denen solidarisieren, wenn die für bessere Löhne auf die Barrikaden gehen oder sowas. Das ist ganz, kann man auch geschichtlich beobachten, wie das in Betrieben, in den Autofabriken zum Beispiel, wo die Kämpfe ganz stark waren, solche Systeme eingeführt wurden, um die Streiks und die Arbeitskämpfe abzumildern. Aber auch andere klassisch dahergekommenen Trennungsmechanismen oder Ideologien, so wie Patriarchat, Heterosexismus und Rassismus, die meistens schon viel älter sind, werden in den Kapitalismus integriert und dienen um diese Spaltung, der Spaltung der Masse quasi. Weil, also wie es veranschaulicht ist, wenn den Weißen oder den Deutschen ein bisschen besserer Lohn gezahlt wird, kann man denen leicht einreden, so, wenn die türkischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie dann mit ihrer Arbeitssituation unzufrieden sind, kann man denen leicht einreden, ja, das ist nicht eure Lage, die sind auch faul, deswegen verdienen die weniger und so weiter. Oder was jetzt mit Griechenland, Pleite Griechen und solche Geschichten passiert, dass da das Bild des faulen Südeuropäers irgendwie versucht wird, irgendwie wieder aus der geschichtlichen Vergangenheit wieder hervorzuholen und in der Masse zu verbreiten, um zu erklären, warum jetzt Griechenland irgendwie viel ärmer ist als Deutschland und so weiter. Also diese Hierarchisierungsmöglichkeiten gibt es schon länger, aber sie sind gerade ganz akut im Kapitalismus, spielen eine wichtige Rolle, um die Kämpfe und die Solidarisierung der Massen auch zu verhindern. Ja, auch noch weitergehend Nationalismus, dass man schon an Nationengrenzen sich aufspaltet, gegebenenfalls im Krieg gegeneinander zieht, Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus, was jetzt ja auch bekannt ist geworden in letzter Zeit. Also eine enge Verzahnung zwischen diesen Hierarchisierungen und dem heutigen Kapitalismus. Also, ist das Ziel die Abschaffung von Kapitalismus und Rassismus, Armut, Krieg, Sexismus, Umweltzerstörung und Ausbeutung insgesamt? Und wenn man die Geschichte des Kapitalismus betrachtet, die letzten 150 Jahre mindestens, hat sich ja schon einiges verbessert. Und das wird oft angeführt, dass man ja mit Reformen irgendwie im Hier und Jetzt mehr erreichen kann. Wenn man sich aber solche Reformen genauer anguckt, also zum Beispiel die Sozialgesetzgebung, die in Deutschland relativ früh eingeführt wurde, sind Reformen dann immer nur dann wirkmächtig geworden, wenn es eine breite Bewegung gab, die mehr wollte als die Reform, die das Potenzial hatte, das System zu gefährden. Und Reformen waren immer eine Vereinnahmung, eine Möglichkeit, das abzuschwächen. Also Bismarck hat offen zugegeben, dass er die Sozialgesetzgebung eingeführt hat, um die Sozialdemokratie zu schwächen und die Arbeiterbewegung damals. Und trotzdem wird es dann so vereinnahmt, als wäre er jetzt der große Wohltäter gewesen und hätte diese Sozialgesetze eingeführt. Aber ohne den Druck und die Bedrohung durch die Revolution, damals wäre das gar nicht so passiert. Und ich habe hier zwei Zitate, die ich ganz passend finde, die das irgendwie auf den Punkt bringen. Sagen, Leute, die nach Krümel spitten, bekommen nur diese und auch nicht mal das. Wenn wir aber daran arbeiten, uns das zu holen, was uns sowieso gehört, dann sind sie gezwungen, viel mehr als nur Krümel zuzugestehen. Also, was uns sowieso gehört, in dem Bewusstsein natürlich, dass alles, was geschaffen wurde, gemacht wurde von Menschen und nicht von Menschen, die jetzt denen die Konzerne gehören, sondern von denen, die darin arbeiten und am wenigsten davon profitiert haben. Und das andere Zitat, was ich auch sehr cool fand, ist, wir machen keine Fortschritte, indem wir mit den Chefs verhandeln. Wir machen Fortschritte, indem wir ihnen Angst einjagen. Also eine sehr konfrontative Haltung. Und man auch sagen kann, ja okay, wenn dann Reformen passieren, ist es einerseits schlecht, weil es eine Vereinnahmung ist, andererseits ist es eine konkrete Verbesserung der Lebenssituation, was ja auch was Gutes auf jeden Fall ist. Okay. Beim Punkt, wie kämpfen, hat die Anarchist Federation klassisch anarchistische Ansätze, also die direkte Aktion, wo sie konkret nennen Streiks, Blockaden und Sabotage. Direkte Aktion heißt, dass sich direkt genommen wird, was man will und nicht nur Forderungen aufgestellt werden. Was nicht ganz stimmt, weil zum Beispiel in der Blockade nimmt man sich nichts direkt, aber man baut eben direkt Druck auf. Es geht eher darum, halt direkt Druck aufzubauen und weniger auf eine nette, unkonfrontative Weise immer nur zu bitten und dann zu hoffen, dass man gehört wird. Und das zweite Weg ist Selbstorganisation. Also auch aus der Erfahrung heraus, dass sobald es eine hierarchische Organisation gibt, einerseits ist es nicht das Ziel, wo man hin will. Man will ja eine Gesellschaft, wo alle gleichberechtigt sind. Und zweitens, dass die Führer, die man wählt, irgendwie leicht bestochen und korrumpiert werden können. Und dass man dann ein Rätesystem hat und Direktmandate und man Leute schnell abwählen kann, wenn sie nicht mehr das machen, was die Masse der Leute will, dann ist diese Vereinnahmung geht nicht so leicht, die Korruption funktioniert nicht so einfach. So. Die Anarchist Federation sieht den anarchistischen Kommunismus als eine lebendige, lange Arbeiterinnen-Tradition. Damit sind jetzt viele Kämpfe gemeint, die nicht immer sich irgendwie auch anarchistisch oder kommunistisch genannt haben, aber oft. Und die auch von einfachen Leuten und von der Masse der Leute getragen wurden. Also oft nicht irgendwie irgendwelche Theoretiker, die das dann irgendwie benannt haben schon, aber so, deswegen diese lebendige Tradition. Oft, sie beziehen sich auch auf das, was ich oft einfach kommunistisch genannt habe, kommunistische Bewegung. Da haben sie halt noch eine kleine Positionierung zum Realsozialismus. Und die sagen dann, gerade im Punkt zur Sowjetunion, ja, vergesst nicht die Lager, Hinrichtung und Verfolgung, aber auch nicht die Kämpfe für echten Kommunismus, die es in Russland auch vor und nach der Revolution gab. Also, dass die Sowjetunion eben keine Räterepublik war, wie sie heißt, Sowjet heißt ja Räte, aber dass es trotzdem auch Kämpfe und Bewegungen dort gab, die als positiv zu bewerten sind. Und letztlich ist, also anarchistischer Kommunismus ist nicht jetzt eine Utopie, sondern wie bei Marx schon sagt, Kommunismus ist die reale Bewegung, die den jetzigen Zustand überwindet. Also es ist eher Bewegung. Und zwar Bewegung gegen Ausbeutung, sei es gegen Feudalismus, Kapitalismus, Patriarchat oder weiße Vorherrschaft. Also auch diese, was als Single-Issue-Kämpfe bekannt sind, zählen dazu. Das Ziel ist eine Gesellschaft, wo jeder nach seinen Bedürfnissen konsumieren darf und Bedürfnisse befriedigt wird und jeder nach seinen Fähigkeiten beiträgt. Ja, ist auch ein Spruch von, wird Marx manchmal zugeschrieben, ich weiß nicht, ob er von ihm ist, aber ich glaube schon. Oder eben halt, ja, die weibliche Abwarte. Jede nach ihren Bedürfnissen und jeder nach ihren Fähigkeiten. Ziel sind des Weiteren, und das wird halt oft bei Kommunismus-Definition nicht gesagt, Mitsprache in allen Bereichen, wo ein Mensch betroffen ist. Also wenn ich von Umweltverschmutzung nur betroffen bin, dann muss ich da mitreden dürfen, gleichberechtigt, ob die Industrie gemacht hat oder nicht und so weiter. Also alle, die jeweils betroffen sind an einem Projekt, müssen da auch mitentscheiden dürfen. Nur das ist eigentlich Demokratie. Und ja, die Feststellung, dass interessante, erfüllende Arbeit für alle möglich ist. Also es ist nicht so, dass es unmöglich wäre, dass Arbeitsteilung nach schlechten Arbeiten notwendig ist. Ja, und eben eine dezentrale, föderalistische, bedürfnisorientierte Organisation. So, wenn man jetzt die Geschichte anguckt, wird man sich sagen, irgendwie, ja, da gab es ja gar nicht so viel, könnte man meinen. Ich habe, so wie ich das Konzept verstehe, gibt es eine gewisse dialektische Bewegung in der Geschichte. Es gibt immer Revolten, die diesen Impuls haben, die freie Gesellschaft anzustreben. Also immer Leute, die ausgebeutet werden aus irgendeinem oder unterdrückt sind in irgendeiner Form, das nicht mehr tragen, sich organisieren und dagegen vorgehen. Und dann gibt es auch immer wieder die Konterrevolution. Also immer wieder, dass dann bestimmte Forderungen akzeptiert werden und bestimmte Vorzüge gemacht werden, also bestimmte Vorteile erkämpft werden und andere wieder nicht und ein neues Herrschaftssystem etabliert wird, wo einfach ja, wo einfach nicht alles, wo es keine freie Gesellschaft die Folge ist, sondern nur Teile davon. Zum Beispiel jetzt den Bauernaufstand hier in der Gegend, Remstal, der von Tübingen aus niedergeschlagen wurde vor 500 Jahren. Arme Konrad, diese Bauernbewegung, die hatten eine umfassende Demokratie als Forderung. Und zwar direkte Wahl des Pfarrers, direkte Gütergemeinschaft und solche Sachen. Also Forderungen, von denen wir heute noch träumen. Das wurde niedergeschlagen unter Finanzierung, das Bürgertum hat die Niederschlagung finanziert und wurde dafür integriert in das politische System. Und Tübingen feiert das jetzt als den Tübinger Vertrag, als einen Schritt in die Demokratie, als ein Teil der Überwindung des Feudalismus. Man muss nur sagen, natürlich scheiße, weil die Bauern wären viel weiter gegangen und wir wären jetzt viel weiter, wenn die gewonnen hätten. Aber ohne diese Bauernbekämpfe hätte es nicht mal das gegeben. Ohne diese Bauernkämpfe wären wir jetzt immer noch im Feudalismus. Also dass das Bürgertum überhaupt Beteiligung hatte und dass der Feudalismus angefangen hat zu bröckeln, ist auch ein Verdienst der Bauern. Und es ist eben wichtig, das anzusehen und anzuerkennen, dass unsere Bewegung und die Massenbewegung einfach auch sehr viel erreicht haben schon in der Vergangenheit. Und dann können wir auch lernen, vielleicht zu versuchen, diese Vereinnahmung zu verhindern und zu bekämpfen. Und wenn man die Geschichte so sieht, gibt es ganz, ganz viel anarchistische, kommunistische Bewegungen und Aufstände und Revolten. Da kann man die bürgerlichen Revolutionen dazu zählen, wie die Pariser Kommune, die russische Revolution, die Räterepubliken, der Kronstädter Aufstand, das anarcho-syndikalistische Spanien, auch die Solidarność-Bewegung in Polen, die gegen die Parteiherrschaft der kommunistischen Partei während zu Sowjetzeiten agiert hat, ja, die 68er-Bewegung, Anti-AKW-Bewegung und so weiter bis in die heutigen Zeiten. Und diese Kämpfe gegen neoliberale Reformen in Frankreich, in Lateinamerika, auch Stuttgart 21 oder die Kämpfe gegen den Schnellzug in Italien und die sogenannte Arabellion. Dass es ganz konkrete Erfolge auch hatte, sieht man also an der Suffragettenbewegung zum Beispiel, die das Frauenwahlrecht erkämpft haben Anfang des 20. Jahrhunderts, die Bürgerrechtsbewegung, die eine teilweise Gleichstellung der Schwarzen erreicht hat, die antikolonialen Bewegungen, die halt zumindest teilweise die imperiale Macht irgendwie zurückdrängen konnten. Ja, die Christopher Street Riot, wo Akzeptanz von Schulen erkämpft hat. Und jetzt auch neuere Sachen wie Occupy Wall Street, Occupy Nigeria, Gezi Park Revolten und Widerstände in Spanien, Griechenland heute. Also, jetzt wird es ein bisschen, es war nicht geplant, das ist so unerkennbar, wa? Ich habe eine Frage. So. Ja? Also die aufgeführten Revolutionen oder Revolten da, also meinst du, die sind irgendwie zum Teil von anarchistischen Gruppen getragen worden, oder meinst du, die sind so ein Beispiel dafür, wie Kontrabewegungen zu eventuell zu Verbesserungen führen können? Genau. Es ist so, dass ich sagen würde, es sind im Kern anarcho-kommunistische Revolten, auch wenn sie nicht bewusst und explizit sich so genannt haben immer. Weil die Bewegung, die Unterdrückung, die hierarchische Unterdrückung oder eine kapitalistische Unterdrückung sind, als Kern in den heißen Phasen zumindest als Kern erkannt wurden und als Kern bekämpft wurden. Also wenn es eine antihierarchische und antikapitalistische Revolten waren, dann ist das der Teil, der auch als anarcho-kommunistische Revolte gesehen werden kann. Ist natürlich komplexer und ist natürlich viel vielschichtig und spielt viel mit rein, auch dass ja viele dann nicht so radikal sein wollen oder Ideologie eben doch wirkt, dass den Leuten gesagt wird, ja, es liegt jetzt nur an einzelnen Politikern und so weiter. Das kommt alles mit rein. Aber ich will sagen, dass diese Teile mit drin sind. Und dass deswegen eben aus diesen Revolten alles gelernt werden muss. Genau, und anarchistischer Kommunismus, was heißt das dann? Das sind eben die Geschichte der Kämpfe in der Vergangenheit, ihre Analyse, auch der Kämpfe in der Gegenwart und die Experimente und die mögliche Utopie. Und jetzt kommen wir noch zu dem Punkt von, was unser Grundsatz vom Anarchismus ist, eben, dass man die neue Gesellschaft in der alten schon versucht aufzubauen. Das nennen die Prefiguration. Wie würdest du das übersetzen? Ja, ich habe es mit Vorwegnahme. Präfiguration. Ja, genau. Ich habe es mal mit Vorwegnahme oder mit, man kann es auch mit Keim oder Embryo oder irgendwie so. Es gibt ganz viele Übersetzungen, die alle nicht so richtig passen. Als dass man quasi den Embryo der neuen Gesellschaft jetzt schon irgendwie versucht. Und dass man versucht, die neue Gesellschaft, die bessere Gesellschaft im Jetzt vorwegzunehmen. Genau. Es soll jetzt um die Grenzen dieser Vorwegnahme gehen. Wenn wir also erstmal über Lebensstil als Vorwegnahme. Ne? Also wenn Leute Häuser besetzen und dann teilweise ohne Miete leben und sagen, ja, sie zahlen dann keine Miete und sie nutzen das und das ist ein Gemeingut und so, und das ist dann schon anarchistisch. Oder es gibt ja auch anarchistische Landkommunen, die sagen, sie bauen alles an, sie leben außerhalb des Systems und so. Oder es gibt dann auch die anderen Arten, halt irgendwie ohne Geld zu leben, durch Ladendiebstahl oder durch Containern sich über Wasser zu halten. Und gerade im Punk und im Hardcore ist es sehr verbreitet, so eine Art von Selbstorganisation. Das kann man als Lifestyleism zusammenfassen. Also die schreiben extra noch dazu, das ist ein sehr böses Wort und wird ganz als schlimmer Vorwurf genommen und dass man das irgendwie nicht so, dass das nicht so als so schlimmer Vorwurf, den soll man nicht machen, weil doch ganz viele richtige Impulse da drin sind und das auch eine positive Art ist, irgendwie zu versuchen, schon was zu machen. Aber dass das eben auch ganz starke Grenzen hat, nämlich gerade wie Punk drückt es ja eigentlich schon ein bisschen aus, finde ich. Punk heißt ja auch was anderes machen als die Masse der Gesellschaft, also sich abzugrenzen. Und diese Abgrenzung halt ganz vielen einfachen Leuten gar nicht ermöglicht, da mitmachen zu können. Also aus Besetzung, so viele leerstehende Häuser gibt es schon gar nicht, das ist schon von sich aus eine Nische. Oder auch als Landkommunenleben oder Ladendiebstahl, das ist was, was sich viele nicht trauen, was viele nicht machen können, was ganz viele Leute eben ausschließt von vornherein. Also es ist eher eine individuelle Antwort auf die kollektive Unterdrückung. Das ist eigentlich das Problem. Man wird ja nicht als Individuum ausgebeutet, sondern als Klasse. Und deswegen muss man versuchen, auch gemeinschaftlich zu antworten. Genau, und gerade Punk kann ja nicht funktionieren, wenn alle Punk sind, weil das dann die Abgrenzung fehlt. Und das andere Beispiel, duale Macht, also das hieß dann Dual Power Strategies. Das sind Organisationen, die man versucht aufzubauen, die eben, also die man jetzt schon aufbauen kann, aber die dann in der neuen Gesellschaft quasi weiterlaufen können und da die Mehrheit stellen oder hegemonial eben sind. Also nochmal dieses Kern des Alten im Neuen, da kann man Food Corps dazu zählen oder auch das Mietshäuser-Syndikat, wie hier in Tübingen, also dass die Häuser freigekauft werden und das Ziel ist, dass irgendwann alle Häuser freigekauft sind und dem Mietshäuser-Syndikat gehören und alle ganz wenig Miete zahlen und so. Oder eben auch Anarchosyndikalismus, der versucht, Betriebe zu besetzen und den Arbeiterhand zu übernehmen und immer breiter zu werden, sodass irgendwann vielleicht alle Betriebe in Arbeiterhand sind. Und da sagen wir, das ist eigentlich auch ein guter Ansatz und viele Mitglieder der Anarchist Federation sind selber in solchen Sachen aktiv und es hat auch sehr viele Vorteile, weil die Leute lernen direkt Selbstorganisation und machen ihr eigenes Ding, bemächtigen sich selbst, weil sie dann sich selbst organisieren können. Aber es bringt auch wieder die Probleme mit sich. Einerseits, dass es auch teilweise ausschließend sein kann. Also Leute, die ihren eigenen Betrieb haben, müssen nicht mehr kämpfen, müssen nicht mehr streiken, weil es ihr eigener Betrieb ist. Und die sich damit wieder in eine andere Situation bringen als die Masse der Leute, die eben nicht ihren eigenen Betrieb haben. Oder in Wohnprojekten ist es auch irgendwie so, als ich wohne in einem und um uns rum sind überall die Mieten teuer und die Leute haben diese Probleme und wir haben die Probleme nicht. Wir haben die Probleme, dass wir Direktkredite sammeln müssen und dass die Leute um uns rum arbeiten gehen müssen und sie genervt sind, wenn wir die Musik zu lang, zu laut ausdrehen. Also, dass man sich in verschiedene Situationen begibt, ist das nicht-kommunistische Moment daran. Und trotzdem darf man das nicht so einseitig beurteilen. Und das andere Problem ist auch, dass sobald diese Strukturen zu mächtig werden, dass sie vom Staat entweder verboten werden oder vereinnahmt werden. Also, dass dann geguckt wird, dass die einfach marktkonform funktionieren. Das kann ja dann auch die Selbstausbeutung, gerade so selbstverwaltete Betriebe, kann die Selbstausbeutung ja perfekt einbinden. Und dann ist es keine Gefahr mehr. Und das ist halt auch ein bisschen das Problem damit. Genau, das habe ich jetzt eigentlich kurz gerade dargestellt, die Vor- und Nachteile von beiden. Ups, jetzt müssen wir. So. Was ist dann die Strategie? Also als Anarchisten sagen die, sie wollen nicht anführen und sie wollen ja auch nicht eine anarchistische Führung sein, sondern es soll eine Leadership of Ideas geben, also eine Führung der Ideen. Und die Idee ist eben diese Kultur des Widerstandes, die sie versuchen da zu etablieren. Und im Kern ist die Kultur des Widerstandes ist eine Kultur von, oder eine Sammlung von solidarischen Verbindungen, also Bonds of Solidarity. Nämlich, dass Bewegungen, Kämpfe, Gruppen, dass sie voneinander wissen, einander bewusst sind und solidarisch zueinander funktionieren. Weil die Ausbeutung jetzt ja auch dadurch funktioniert, dass die Kämpfe gegeneinander ausgespielt werden. Also wenn zum Beispiel Kriege damit legitimiert werden, dass es für Frauenrechte sei oder dass es eine Lehre aus dem Faschismus sei, dass man jetzt irgendwie da in Kosovo einmarschieren muss oder sowas, dann werden da die Bewegungen gegeneinander ausgespielt. Und wenn es also Wissen um die anderen Kämpfe gibt und Bewusstsein dazu gibt und auch Netzwerke dazu gibt, dann kann das verhindert werden. Also diese Netzwerke aufzubauen, ist eine Kultur des Widerstandes und die ganzen einzelnen Gruppen, Initiativen, Organisationen sind auch Teil dieser Kultur des Widerstandes. Also die Anarchist Federation sieht sich selbst als eine von ganz vielen Organisationen und Gruppen, die Teil dieses Kultur des Widerstands sein kann. Dann geht es auch darum, halt das Wissen um vergangene Kämpfe aufrechtzuerhalten und weiter zu kommunizieren und die Lehren, die aus diesen Kämpfen folgen. Und das ist ja unweigerlich auch eine Radikalisierung und führt zu einem konfrontativen Bewusstsein. Genau. Also die Kultur des Widerstandes ist nur dann eine Kultur des Widerstandes, wenn sie auch von Massen getragen wird. Also es geht darum, irgendwie aus seinem eigenen Szene-Umfeld versuchen, in die Massen und in die Bewegung hineinzuwirken und so eine Kultur zu verbreiten. Da gibt es auch verschiedene Vorschläge, wie man kämpfen kann, also zum Beispiel bei der Arbeit. Da wird auch die Rolle von Gewerkschaften reflektiert und sagen, ja, Gewerkschaften können schon mal teilweise dazu führen, dass die Arbeitsbedingungen besser sind an einem Ort, sind aber auch immer eingebaut in das System. Also Gewerkschaften sind dazu da, die zu krasse Unzufriedenheiten ein bisschen abzuwiegeln und die Arbeiterschaft trotzdem noch zu integrieren in den Prozess und den zu verhindern, dass sie sich selbst organisiert. Deswegen sind ja auch da die Gesetze so, dass die Führer so lange gewählt sind und so weiter und dass man die schön vereinnahmen kann, bestechen oder quatschen oder sonst wie. Und dann ist das Ganze beruhigt. Und die sehen deswegen, sind die nicht dafür, jetzt gewerkschaftliche Kämpfe im großen Stil zu führen, sondern einfach in den Betrieben Gruppen zu etablieren, die als radikale Arbeitsgruppen versuchen, da zu intervenieren und mitzumachen. Und auch innerhalb von den Gewerkschaften, weil die Gewerkschaft immerhin ein Ort ist, wo die Arbeitenden sich treffen und kommunizieren. Ja, und versuche halt immer, das möglichst nicht vereinzelt und individuell zu agieren, sondern kollektiv und auf eine Massenbasis zu bringen. Ja, wie gesagt, sind die Widersprüche ja nicht nur bei der Arbeit, sondern Widersprüche zwischen den Menschen und der Profitlogik gibt es auch im Community-Kämpfen. Und da haben die zwei Unterteilungen. Einmal die Soziallöhne. Also sagen, das, was die Gemeinschaften kriegen an sozialer Infrastruktur, also was der Staat zur Verfügung stellt, zum Beispiel als Infrastruktur, als Schwimmbäder, Erholungsdinger, Parks, aber auch an Sozialgeldern und sowas, sind Soziallöhne und sind genau wie die anderen Löhne auch eine Folge von Kämpfen. Also Löhne sind ja normal dazu da, dass man so viel essen kann, dass man gerade noch wieder arbeiten gehen kann und dass die Löhne höher sind, ist eine Folge von Kämpfen. Und so geht es bei den Soziallöhnen auch. Und eben sich das bewusst zu werden. Und wenn es dann, gerade in England ist es ja ganz krass in diesen paar Jahren mit den Cuts, also dass das überall gekürzt wird oder auch hier ja, die Privatisierung, dass solche Sachen im Privatbesitz übergegeben werden und vermehrt der Profitlogik folgen und nicht mehr für die Leute da sind an sich. Und dass das eigentlich als Lohnkürzung gesehen werden kann und dass Community-Kämpfe sind. Und da versucht werden muss eben, dass die Communities, die betroffen sind, die Gemeinschaften, also seien es jetzt Wohnviertel oder wenn irgendwie die Bahn oder sowas irgendwie privatisiert wird und die deswegen Verschlechterung gibt, dann alle, die diese Bahn nutzen, dass das die Community ist, die man versuchen muss zu schaffen und zu stärken und die Orte zu schaffen, wo die sich treffen können, darüber reden können, dass da was passieren kann. Also einfach die Basiskämpfe zu unterstützen. Das andere sind die Identity Struggles. Sie sagen, das ist ein blödes Wort, Identitätskämpfe, aber es gibt irgendwie noch nicht so ein richtiges Besseres für. Also sowas wie gegen Rassismus, Queer-Kämpfe, Frauenbewegung, alles was halt über Identität Leute abgrenzt und ausbeutet. Und ja, das ist im Kern das Gleiche. Da ist halt nochmal wichtig zu betonen, dass man mit den Betroffenen zusammenkämpft und nicht für sie kämpft. Also dass es kein Stellvertreterkampf ist. So, jetzt komme ich abschließend dann zur Rolle der revolutionären Organisation. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal so angesprochen. Also es ist nicht die Führung zu übernehmen und es ist auch nicht, dass die Organisation ein Embryo ist, der dann schon die neue Gesellschaft in sich trägt und dann die neue Gesellschaft genauso aussieht wie die Organisation. Und es soll auch nicht für andere sein, sondern immer mit anderen zusammen oder selbst als Betroffene soll man kämpfen. Und die zu dem Embryo wollte ich noch sagen. Ja, trotzdem gilt es so, sich so zu organisieren, wie die zukünftige Gesellschaft im Kern sein soll. Weil man nicht mit einer starken militärischen Partei den Kapitalismus abschaffen kann und dann eine freie Gesellschaft bauen kann. Das funktioniert aus verschiedenen psychologischen Gründen und auch aus historischer Erfahrung einfach nicht. Sondern man muss versuchen, gleich von vornherein unhierarchisch zu organisieren und selbst basisdemokratisch, damit die neue Gesellschaft auch eine bessere Gesellschaft werden kann. Genau, im Kern, was ich gesagt habe, Wissen erhalten, verbreiten, radikalisieren, Strukturen schaffen und erhalten und Kämpfe vernetzen, miteinander sensibilisieren. Also im Kern, dass Leute in sozialen Bewegungen aktiv sind und die sich aber abgesehen davon nochmal in spezifischen anarchistischen Organisationen treffen und kommunizieren, um gerade irgendwie die Verbindung von den Kämpfen herzustellen. Das ist in Lateinamerika sehr bekannt als Especifismo, also eine spezifische anarchistische Organisation, von denen aus die Leute in allen möglichen sozialen Kämpfen agieren. Ja, das war soweit der Input und jetzt können wir noch Fragen und Diskussionen. Und soll ich mal dann das Ausgerät ausmachen? Ja.